Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Diesmal hat sie das Motto Audio Austria. Knapp 2 Stunden transalpine Musik aus Österreich gibt's heute Nacht. Am Mikrofon ist Michael Frank. Tiefen Gewässern. Ich habe Angst, ich bleibe allein. Ich habe Angst vor zu klugen Leuten. Und oft habe ich Angst, der Teufel zu sein. Ich habe Angst vor tiefen Gewässern. Ich habe Angst, ich bleibe allein. Ich habe Angst vor zu klugen Leuten. Und oft habe ich Angst, der Teufel zu sein. Tiefen Gewässern. Ich habe Angst, ich bleibe allein. Ich habe Angst vor zu klugen Leuten. Und oft habe ich Angst, der Teufel zu sein. Und ich habe Angst, dass das Fernsehen doch nicht lügt. Und der Mann, der am Boden liegt, wirklich tot ist und der Arzt, der sich über ihn beugt, recht hat. Wenn er sagt, da ist nichts mehr zu machen. Und ich habe Angst, dass einem irgendwann die Dinge, von denen man glaubt, sie erwischen einen nicht. Einen Doktor irgendwie erwischen dann den Weg. Ich kann sie schlimmer sehen, als man sie sich je vorgestellt hat. Meine Schuld, meine große Schuld. Dieses Schuldbekenntnis christlicher Art begegnet einem oder einer in der Regel nicht im Bereich sogenannter leichter Musik. Das Wiener Quartett Kreisky gab gleich einem ganzen Album diesen Titel. Zu hören war daraus der Track Geladene Gewehre. Ein vielschichtiges Porträt eines Stadtmenschen, zwischen Hoffnungslosigkeit, Misstrauen und Angst. Die Liste furchteinflößender Personen, Geschehnisse und Gedanken erinnert mich im positiven Sinne an ein ebenso exzellentes Stück von Blumfeld, Testament der Angst. Das gleichnamige Blumfeld-Album erschien im Mai 2001. Geladene Gewehre von Kreisky ist in diesem Frühjahr auf Platte erschienen, erfreulicherweise auch in Vinylform. Die Texte aller Kreisky-Songs schreibt Franz Adrian Wenzel, Sänger und Keyboarder der Band. Bass spielt Gregor Tischberger, Schlagzeug Klaus Mitter und der Gitarrist, der unter anderem die Prima Slide-Gitarre spielt, heißt Martin Max Offenhuber. Die Ideen zur musikalischen Gestalt der Songs kommen von allen vier Bandmitgliedern. Das Album »Meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld« ist der zweite Longplayer der Band, Album Nummer 1, hieß schlicht Kreisky und erschien anno 2007. Gegründet wurde das Quartett im Jahr 2005. Die Musiker sind aber natürlich auch an diversen anderen Projekten beteiligt. Texter, Sänger und Keyboarder Franz Adrian Wenzel tritt zum Beispiel solo unter dem Pseudonym Austrofred auf. Zusammen mit dem Gitarristen Offenhuber agiert Wenzel noch in dem Duo Gelee Royal und drei Viertel von Kreisky spielen bei der Linzer Gruppe Mord mit. Die ist im September auch ein paar Mal zusammen mit Ex-Can-Sänger Damo Suzuki live zu erleben in Österreich. Wer nicht dahin reisen kann, kann sich aber seit dem 15. Juli ein Live-Album von Mord mit Damo Suzuki via Concord aus dem Netz herunterladen, inklusive Cover und bemerkenswerter und sympathischerweise ganz umsonst. Ein Blick auf die News der Kreisky-Website hilft da weiter. Um Musik aus Österreich geht's noch bis 3 Uhr in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. mehr Brachialität und Kunstfertigkeit aus Österreich war das. Zwei Bands gab es hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk gerade zu hören. Zuerst das Trio Bulbul und gerade eben ein Duo mit dem Namen Tumido. Bulbul und Tumido sind nicht nur Verwandte im Geiste, tatsächlich machen sie gelegentlich auch schon mal gemeinsame Sache, gehen zusammen auf Tournee nach Italien oder Slowenien oder veröffentlichen eine 10-Inch-Vinylplatte. Noch ein spannender Fall von Zusammenarbeit fand letztes Jahr in dem für ungewöhnliche Ideen offenen Wiener Club Ritz statt. Bulbul gestalteten dort einen Abend, an dem sie nur Coverversionen von Tumido-Nummern spielten. Die Geschichte von Bulbul beginnt Mitte der 90er Jahre in der oberösterreichischen Stadt Wels. Manfred Fredel Engelmeier arbeitete nach ersten Fehlschlägen bei der Etablierung der Band erstmal weiter als Solist unter dem Namen Raumschiff Engelmeier. Als Begleitinstrumente dienten ihm bei Gigs damals Drum Machine, Staubsauger und Altmetall. Engelmeiers Schwäche für ausgefallene Kostümierungen hat sich auch auf die beiden Kollegen der Bulbul Band übertragen. Ihre Auftritte sind also nicht nur musikalisch äußerst abwechslungsreich. Letztes Jahr erschien bei dem deutschen Label Exile on Mainstream Records das 6. Album von Bulbul. Es heißt schlicht Bulbul 6. Zu hören war ein Track mit dem schönen Titel Where the Hell is DJ Fett. Mehr von Bulbul 6 nachher, so gegen Ende der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk. Das Duo Tumido stammt aus Linz. Gigi Gratt spielt Bass, Gitarre und Trompete, Bernhard Breuer Schlagzeug. Die beiden haben Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Musikbereichen zwischen Rock, Hip-Hop und freier Improvisation gesammelt und die spürbare Lust an den verschiedenen Möglichkeiten Krawall zu schlagen und das instrumentaltechnische Können der beiden sorgen für eine wirklich spannende Musik. Der Track von Tumido, der nach der Bulbul-Nummer zu hören war, heißt R.A.L. und kommt von dem Album The Orgy. Erschienen ist es 2008 bei dem österreichischen Label Trost Records. Auch von dieser Platte gibt es nachher noch ein weiteres Stück. Das ganze Jahr dem kleinen durchgefrorenen Kühlschrank Licht. Im Kühlschrank, tief im Frost. Das kriegt niemals was anderes als Tiefkühlkost. Mache ich die Türe auf, drückt es auf den Schalter drauf, verschwindet hinterm Mostkrug und sagt Prost. Prost. Da ertönt ganz leise ein Stimmchen aus dem Eis. Tür zu, es zieht, bevor ich mich erkennt an neuen. zu es stets kälter wird. Dagegen hat er's wie in Malibu. Da ertönt ganz leis ein Stimmchen aus dem Eis. Tür zu, es ich mich erkält an eurer kalten Welt. Tür zu, es stark geschminkte Junge und die Sängerin per Losentscheid des greisen Moderators Zunge zu jedem Übergriff bereit. Beginnt ein Zuschreibungsgefäß mit großem Dramapotenzial. Die beiden Gäste irritiert sprengen die Rollen im Kanal. Körper verhandeln ihre Position. Erstaunt, verständig, unterm Wert geschätzte Publikum. Lassen die Hoffnung fahren auf die nächste Comeback-Show. Setzen noch einen drauf mit Riesenbuchten. Wer setzt auf Typen, nimmt dann eine kleine Revolution. Im Samstagabendprogramm der großen Nation. Der Handlungsspielraum schien bis dato durchaus optimal verteilt. Doch jetzt wird's jede Lust fallen. Zurechtweisungsversuch wird von allen im Saal hier schlichtweg ignoriert. Jetzt sind wir alle, die hier sitzen, also auch mal Zeugen des Skandals, der surrealen Eskapade, die da lief, recht ungeniert und neulich im Kanal. Erstaunt, verständig, unterm Wert geschätzte Publikum. Lassen die Hoffnung fahren auf die nächste Comeback-Show. Setzen noch einen drauf mit Riesenwuchten. Wer setzt da Typen und dann eine kleine Revolution im Samstagabendprogramm? Die Wiener Musikerin und Texterin Eva Jancic firmiert unter dem Pseudonym Gustav. Das war der Wunschname ihres Vaters für den Familienzuwachs gewesen, wäre er denn männlich gewesen. Im Frühjahr 2008 hat Eva Jancic alias Gustav ihr zweites Album veröffentlicht, Verlass die Stadt heißt es. Zu hören ist da eine ganz eigene Wiener Melange aus Unterhaltungsmusiken unterschiedlichster Art und düsterer bis bissiger Zivilisationskritik in den Texten. Das Stück, das gerade zu hören war, heißt Neulich im Kanal, eine feine Abrechnung mit unschönen Begleiterscheinungen des Medienzirkus. In einem Gespräch mit der Taz-Journalistin Patricia Weber sagte Eva Jancic im Mai 2008, ich versuche zwar auf ernsthafte Weise, mich mit meiner Lebensrealität auseinanderzusetzen, Positionen zu beziehen und zu hinterfragen, aber ich will dabei auch gut unterhalten. An totale Identifikation und Authentizitätsgeschwurbel glaube ich nicht, weil es meistens Selbstzweck ist. Ironie schafft auch eine angenehme Distanz zu den Dingen, auch zur eigenen Sprechposition. Soweit Eva Jancic alias Gustav aus Wien über ihre Kunst. Wer mehr über sie erfahren will, dem oder der, sei ein äußerst aufschlussreiches Interview empfohlen, das Mrs. Pepstein in Leipzig für Radio Blau mit Gustav vor einiger Zeit geführt hat. Dieses Interview ist im Internet unter der Adresse podcast.de abrufbar, podcast.de kostenfrei. Als Stichworte für die Suchmaschine genügen die drei Namen Mrs. Pepstein, Gustav und Eva Jancic. Vor Gustav gab es einen Song über eine westliche Welt sozialer Kälte. Diese kann in Österreich erkannt werden, auch hierzulande und gewiss nicht nur hier. Gesungen wurde das Lied von Beatrix Neundlinger in Begleitung ihrer Band, die geringfügig Beschäftigten. Kalte Welt heißt das Lied. Selbst dem kleinen Wicht, der da im Kühlschrank wohnt, schaudert vor der Kälte, die da von draußen hereingeweht kommt, wenn man den Kühlschrank öffnet. Der Text stammt von Heinz R. Unger, die Musik von einem Mitglied ihrer Band, Peter Marnol. Adula Ibn Quadar, Alfred Stütz und Peter Rosmanit heißen die anderen der geringfügig Beschäftigten. Beatrix Neundlinger war schon Anfang der 70er in der österreichischen Musikszene aktiv und erfolgreich. 1972 zum Beispiel bei einem Songwettbewerb mit der Band Milestones. Noch bekannter wurde sie ab 1976 auch in Deutschland als Mitglied der Band Schmetterlinge. Einigen dürfte noch deren Album Proletenpassion in Erinnerung sein. Ab 1985 widmete sie sich unter anderem der Arbeit im Schmetterlingskindertheater. Zu ihren diversen Aktivitäten jenseits der Musik gehört zum Beispiel ab 2002 auch die Gestaltung von Kreativitätstrainings für Langzeitarbeitslose im Auftrag des Wiener Arbeitsamtes. Das Bandprojekt Neundlinger und die geringfügig Beschäftigten existiert seit Ende 2004. Der Song Kalte Welt ist von der CD Reflexionen, erschienen 2007 bei dem feinen Wiener Label Extraplatte. Manchmal sitz ich daheim und ich bin jo so vertraurig, weil mich keiner versteht, weil so komisch ich red. Doch ich weiß schon, warum mir schon lang mehr keiner zuhört, wann kein Mensch mit mir reden. Na, dann halt nicht. Ja, was soll ich nur tun? Red halt seltsame Sachen, doch die Leute tun nur lachen. Und ich schau mir recht und kehr nicht dazu. und kein Mensch spricht mehr Sprach. Ich geh weg von da, ganz woanders hin, und vielleicht werden's verstehen tut, was ich jetzt gleich sing. Kleines Brabitschek, a wenig all Flutzenschnarr, Schucken und Pfranzen und Lubi, hallo! A wenig all Wutzenschlee, des is jo so viel schee, Blinzen und Strupfen und Pfranzen, jo, jo! Wöh, a Schnacken, Zecken, Utzen, Flur, des gehört heut für mich im Leben dazu. Ob in Simmering, ob am Braderstern, a kleines Utzenschlee, habt's mir alle gern. Gebt's mir mein Brabitschek, dann bin ich eh gleich weg. Frunzen, et Tschunzen, et Blärzen, Skabü. Ich sag euch ans, ich red so, wie ich will. Kriege, wenn ich die Nachrichten sieh, na dann wird mir gleich schier. Mit a wenig Utzenschlee gangen's alle so viel besser, doch es glaubt mir kein Mensch, ich kann's nur so oft sagen. Und ich hab dich so gern, mich erinnern dir zusammen sein. Nur mein Utzenschlee wirst du nie verstehen, und das Schmatzenfliehen wird nicht funktionieren. Und dann krieg ich den Gstieß, bin allein ich, und dann warn ich. Jedoch zu mein Trost sing ich dann ein kleines Lied. Was so schön, was sing kleines Brabitschek, a bissl Flunzenspeck, da wird mein Herz angeh luftig und leicht. A wenig a Lutzenbrei, das wird niemals vergehen, und a kleines, das ist mein höchstes Glück. Und dann einmal traurig bin, macht das Leben mit Hutzen nur einen Sinn. Ohne Hutzenbraun bleib ich gleich daheim und auch Schmatzen gefreit, ja mehr brauch ich nicht. Wenn ich keine Lust mehr hab, lege mich ins Schuckengrab. Kein Mensch ist gerne sehr lange allein, drum ohne Hutzenschlee lass mir's gleich bleiben. Hallo. A wengel kurz und a wengel lang und a wengel umrucken auf der Bank und a wengel eng und a wengel weit, mit einem sauberen Dirndl hätt ich mehr Freit. Thank you. die drei Bauer haben schön tanzt, die Schindermiedl mit dem Derner Franz, der Moller Sepp mit der Picares und der Kordl Brei mit der Färbergräs, der Kordl Brei mit der Färbergräs, der Moller Sepp mit der Picares, die Schindermiedl mit dem Derner Franz, die drei Bauer haben schön tanzt. Geht's auch so, ein altes Weih hat ein altes Loh und der alte Geigen spielt einen alten Tanz und der alte Mann hat einen alten Hut am Kopf und meine Freundin, die Lies, die leichert mir's gewiss und die schenkert mir's auch, wenn's zum Anschraufen war und der Pfarrer von Grinzing, der hat einen kleinen winzigen Hut, aber steht unter ihm. Sauber Dirndl hätte ich mehr frei. Die drei Bauer haben schön tanzt, die Schindermiedl mit dem Derner Franz, der Moller Sepp mit der Picares und der Kordl Brei mit der Färbergräs. Der Kordl Brei mit der Färbergräs, der Moller Sepp mit der Picares, die Schindermiedl mit dem Derner Franz, die drei Bauer haben schön tanzt. Geht's auch so, da geht's auch so, ein altes Weih hat ein altes Loh, der alte Gang spielt einen alten Tanz und der alte Mann hat einen alten Hut am Kopf und mein Freund in die Lies. Die Leichert mir's Gries und die Schenkert mir's auch, was zum Arsch drauf und war. Und der Pfarrer von Grinzing, der hat einen ganzen Hut, aber steht wo der Hut. Musik aus Österreich geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren zwei Nummern, in denen unter anderem Schattierungen mundartlichen Sprachwitzes zu bestaunen waren. Der Text der heurigen Stanzel, der gerade zu hören war, wurde von einem Anonymus geschrieben, der sonst auch auf den Namen Volksmund hört. Teile der Musik sind ebenfalls anonym überliefert. Die alte Wiener Weise wurde hier von dem Komponisten, Pianisten und Zitherspieler Hannes Löschel neu arrangiert. Sänger war gerade der Geiger des Ensembles um Hannes Löschel, Clemens Lendl. Noch ein ganz erstaunliches Stück von dieser Platte gibt es in der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk ab 2.05 Uhr. Vor Hannes Löschel und Kollegen zelebrierten der Kontrabassist und Sänger Georg Breinschmidt und die Sängerin Agnes Heginger Textzeilen in einer privaten Fantasiesprache Breinschmidts. Inspiration dazu verdankt er den Dialektgedichten von H.C. Artmann und Gerhard Rühm. Hier ist gleich noch ein Track von dem schönen Album von Georg Breinschmidt and Friends. Wien bleibt krick, heißt die Platte. Sie heißt tatsächlich so und erschien letztes Jahr und daraus jetzt das Porträt eines Menschen, dem Musik erst richtig gut gefällt, wenn sie mit ein paar Dissonanzen gewürzt ist. Ich weiß nicht, was los ist mit den Leuten heutzutage. Bei einem falschen Ton rennen sie alle davon. Dabei ist doch auch die Dissonanz so schön. Doch alles, was mir gefällt, tut den anderen gleich weh. Was an Mozart so toll sein soll, dürft's mich nicht fragen. Mir schlafen die Füße, ich trau's mir kaum so. Doch bei Webern und Schönberg, da bin ich daheim. Und von falschen Noten ich jede Nacht träum. Ich brauch keinen Schönklang, kein Moll und kein Dur. Mich kennt's damit jung, ich hab davon genug. Was im Herzen ich will, das ist Zwölftonmusik. Und ihr dürft's euch's anhören, habt ihr heute ein Glück. Komisches Wiener Lied hören. Ich sing's heut und lass mich von niemandem stehen. Eine kleine Sekunde macht's Leben gleich rund. Und erst mit einem Geh wird der Giss richtig schön. Geht spült's mir ein wenig an Stockhausen zum Tanz. Und bitte, ein Gestanzel von Webern, ein Glanz. Und wer weiß, wann die Musik atonal wird, dass er jeder tief drinnen im Herzen dann gespürt, dass er jeder tief drinnen im Herzen dann gespürt. Erst schön, dort möchte ich verweilen und niemals mehr gehen. Ein kleines Glissando von unten nach oben, das ist halt Musik, alles andere ist klug. Weil ich war von Haus aus schon immer abstrakt. Niemals wollt spül ich im Dreivierteltakt. Ich tu so gern Boden in Kakophonie. Wenn sonst keiner spülen will, dann spül's heut ich. Ich kann's nimmer hören, des Neujahrskonzert. John Cage jedoch hat mich noch niemals gestört. Erst geht's euch doch brausen mit Schubert und Bach. Das soll ja Musik sein, na, dass ich nicht lach. Ich möcht gern mein komisches Wiener Lied hören. Bei zwei falschen Tönen muss vor Freude ich rehen. Wenn die Leute alle gingen und der Saal ist schon leer, erst dann geht's mir gut und ich freu mich so sehr. Und wenn einst beim heurigen Schönberg erklingt und am Stammtisch man dodekaphonisch dann singt, ja, dann haben wir's geschafft, es war zwar nicht leicht, doch die Leute singen Zwölfton und die Eigerl werden feucht. Die Menschheit singt Zwölfton, das Ziel ist erreicht. Musiker, der diese Klanglandschaft gemalt hat, ist seit den 90er Jahren als Elektronik- und Gitarrenarbeiter aktiv und hat seit langem zu Recht einen guten Ruf als Landschaftsbauer mittels Laptop und Gitarre. In einem Interview, das Jennifer Kelly vor einiger Zeit mit ihm führte, sagte er: "Ich habe keine Angst vor Melodien, aber ich mag Musik, bei der man die Gelegenheit hat, wirklich nach etwas innerhalb des Klanges zu suchen, wo es eine Melodie innerhalb etwas komplett Gegensätzlichem gibt. Dinge, die zu offensichtlich sind, mag ich nicht. Für mich ist es interessant, eine Herausforderung, eine Melodie zu verbergen. Wie ich sie verstecke, wie viel ich von ihr zeige, all diese Prozesse erhalten mein Interesse an der Musik." Soweit Christian Fenech über seine Musik. Der mittlerweile 47-Jährige lebt und arbeitet in Wien und in Paris. Als Musiker firmiert er schlicht unter seinem Nachnamen Fenech. Zu hören war von ihm gerade ein Track von seinem Album Endless Summer aus dem Jahr 2001. Die erste Soundcheck-Stunde mit transalpiner Musik aus Österreich geht so langsam zu Ende. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr jetzt noch Musik von einem äußerst umtriebigen und vielseitigen Gitarristenkollegen. Karl Ritter veröffentlichte 2007 in Anlehnung an die beiden posthumen Beatles-Doppelalben ein blaues und ein rotes Album mit Gitarren-Highlights unterschiedlichster Art. Während das blaue Album eher akustisch und etwas entspannter daherkommt, feiert das rote Album andere Klangperspektiven. Karl Ritter ist Jahrgang 1959 und war von 1988 bis 1994 Mitglied der Kapelle Ostbahn Kurti und die Chefpartie. Hier ist Karl Ritter anno 2007 mit dem Anfang eines langen Tracks seines roten Albums. Zafka nannte er das folgende Stück, vermutlich aus gutem Grund.